2. Getränk. Eine Bebide. Obst. Eine Frute. Wurstwaren und auch Wurstabteilung. Eine Charcuterie. Fisch. O peixe. Anderer. Outro. Essen. A comida. 3. Gram. O grama. Insel. A ilha.